Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Der Brexit-Beauftragte der EVP-Fraktion im Europaparlament, Elmar Brok, der sagte in dieser Sendung, sollte das britische Unterhaus den Brexit-Vertrag morgen ablehnen, würde es zu einer dramatischen Situation kommen. Und dann sind wir in der Tat in der Situation, die Theresa May auch beschrieben hat, dass man dann einen harten Brexit kommt mit den schlimmen, insbesondere ökonomischen Konsequenzen für beide Seiten, aber insbesondere für Großbritannien. Oder wir sind in einer Situation, dass sie auch durch eine Verriegelungsentscheidung erstmal den Artikel 50 Brief für den Austritt zurücknehmen. Nach dem letzten Urteil des Europäischen Gerichtshofs wäre das möglich, aber auch dafür sehe ich jetzt keine Mehrheit. Das Problem in Großbritannien ist es, sie haben Mehrheiten gegen alles, aber keine Mehrheit für irgendetwas. Das Lawinenrisiko in den Alpen ist weiterhin groß. Zahlreiche bayerische Kommunen kämpfen gegen die Schneelasten auf den Dächern. Erste Bewohner mussten ihre Häuser verlassen. Der Ort Balderschwang ist vom Schnee eingeschlossen. Am Morgen rauschte dort eine 300 Meter breite Lawine in ein Hotel. Michael Watzke. Dort sind Fensterscheiben zu Bruch gegangen. Dort gab es wohl eine Person, die einen Schwächeanfall erlitten hat, aber glücklicherweise nach aktuellem Stand keine Verletzten oder gar Toten. Aber wenn ein Ort mit etwa 1200, 1300 Menschen eh schon von der Außenwelt abgeschnitten ist wegen Lawinengefahr, also beide Zugänge des Ortes sind gesperrt, und wenn dann noch mitten in den Ort hinein eine Lawine reinrauscht, dann ist das natürlich bedrohlich und bedrückend für die Menschen dort, weil sie nicht wissen, ob das jetzt sozusagen die ganze Situation war, ob es weitere Lawinen geben könnte. Das Technische Hilfswerk ist mit mehreren hundert Einsatzkräften im Schneeeinsatz in Bayern. Florian Seemann vom THW Bayern sagte im Deutschlandfunk, der Nassschnee sei eine steigende Gefahr für Gebäude. Die Helfer besteigen die Dächer, sichern sich mit Absturzsicherung gegen Herunterfallen und räumen dann mit der Hand, mit Schneeschaufeln, mit Schneehexen die Dächer von der Schneelast frei. Wir kommen da sehr gut hinterher. Also wir sind jetzt ungefähr bei knapp 50% der betroffenen Häuser, die jetzt mittlerweile geräumt worden sind. Es gibt Dachkonstruktionen, die schon älter sind, die nicht gepflegt worden sind. Die sind natürlich akut einsturzgefährdeter als neue Gebäude mit einer entsprechenden Dachkonstruktion, bei denen die Dachlast auf mehrere hundert Kilo ausgelegt worden ist. Also wir haben hier teilweise wirklich Dachlasten von bis zu 500 Kilogramm pro Quadratmeter. Wir räumen sowohl öffentliche als auch Privatgebäude. Die CDU-Spitze will am zweiten Tag ihrer Vorstandsklausur in Potsdam die Prioritäten für verschiedene Themenfelder festlegen. Dabei dürfte es neben der Migrationspolitik vor allem um die Lage in den neuen Ländern gehen. Dirk Rodenkirch. Viele Menschen in der ehemaligen DDR hätten einen Bruch ihrer Erwerbsbiografie erlebt. Damit müsse man umgehen, sagte Kramp-Karrenbauer. In der CDU gibt es den Vorschlag, eine Mindestrente einzuführen, die über der Grundsicherung liegt. Zwar nicht vor Ort, aber dennoch Thema in Potsdam, Friedrich Merz. Einige Vorstandsmitglieder begrüßten, dass Merz sich weiter in die CDU einbringen will, wenn auch nur beratend. Was die CDU aber nicht brauche, so die einhellige Meinung, sei eine Debatte über die Kanzlerkandidatur. In einem Brief an die Nation hat der französische Präsident Macron versucht, auf die Wut der sogenannten Gelbwesten zu antworten. Deren Vorschläge sollten letztlich zu einem neuen Vertrag für die Nation führen. Barbara Kostolnik. In diesem Brief erklärt Emmanuel Macron, er wolle die Wut der Gelbe-Westen-Bewegung in Lösungen verwandeln und ruft die Franzosen dazu auf, wieder miteinander zu sprechen, sich an einem landesweiten Dialog über die Probleme zu beteiligen. Die großen Themen dabei: Steuern, Organisation des Staates, ökologischer Wandel und Demokratie. Macron sagt auch, er sei nach wie vor überzeugt, dass die erste Priorität die Schaffung von Arbeitsplätzen sein müsse. Die Einführung der Vermögenssteuer, die viele Franzosen fordern, lehnt er weiterhin ab. Seit Anfang Dezember haben viele Bürgermeister sogenannte Beschwerdebücher ausliegen. Darin können die Bürger eintragen, was ihnen missfällt, was sie verbessern wollen. An allererster Stelle steht bei den allermeisten die Kaufkraft. Bei einem Treffen der Finanzminister von Bund und Ländern zur Reform der Grundsteuer werden heute schwierige Verhandlungen erwartet. Auf dem Tisch liegen zwei Modelle. In den Informationen am Morgen führte der Präsident des Lobbyverbands Zentraler Immobilienausschuss, Andreas Mattner, verfassungsrechtliche Bedenken an. Wir haben seit einigen Tagen eine verfassungsrechtliche Stellungnahme von Professor Kirchhoff, einem ganz anerkannten Steuerrechtler aus Deutschland, der sagt klipp und klar, das Wertmodell von Olaf Scholz verstößt gegen mehrere Mechanismen im Grundgesetz, er hält es klar für verfassungswidrig. Und dann haben wir ein Riesenproblem. Das Bundesverfassungsgericht hat klipp und klar gesagt, der Staat darf nicht schon wieder ein verfassungswidriges Modell vorlegen. Wenn er das tut, sind alle Steuern auf einmal weg. Und die Sorge muss jetzt groß sein, dass wenn ein solches verfassungswidriges Wertmodell vorgelegt wird, dass diese Steuer verfassungswidrig ist und die Einnahmen alle wegbrechen.